Erster, ein Mensch hört auf Gott. Er geht den Weg von Gott. Dieser Mensch ist glücklich. Zweiter, du arbeitest mit deinen Händen. Du isst dein eigenes Essen. Es geht dir gut. Dritter, deine Frau ist wie eine gute Pflanze im Haus. Deine Kinder sind wie junge Bäume am Tisch. Vierter, so hilft Gott einem Mann. Der Mann hört auf Gott. Fünfter, Gott hilft dir vom Berg Zion. Du siehst das Glück in Jerusalem. Das ist so dein ganzes Leben lang. Sechster, du siehst die Kinder von deinen Kindern. Es gibt Frieden in Israel.